5 Tage später kam der Hohepriester Ananias mit einigen alten Männern und einem Mann namens Tertullus. Sie gingen zum Statthalter Felix und sagten, Paulus hat etwas Schlimmes getan. 2. Tertullus begann, Paulus zu beschuldigen, Felix, du hast uns Frieden gegeben. Du bist sehr klug und hast viel für unser Volk getan. 3. Wir sind dir sehr dankbar für alles, Felix. 4. Ich will dich nicht zu lange aufhalten. Bitte höre uns freundlich zu. 5. Wir wissen, dass dieser Mann, Paulus, ein Unruhestifter ist. Er macht Probleme für alle Juden auf der Welt. Er ist der Anführer der Nazarener. 6. Er hat sogar versucht, den Tempel kaputt zu machen. Deshalb haben wir ihn gefangen genommen. 7. Wir wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber der Soldat Lysias kam und hat ihn uns weggenommen. Er hat gesagt, wir sollen dich anklagen. 8. Du kannst ihn selbst fragen. Dann weißt du, ob das stimmt, was wir sagen. 9. Die Juden sagten auch, dass alles stimmt, was Tertullus gesagt hat. 10. Felix sagte zu Paulus, er kann reden. Paulus sagte, Felix, du bist schon lange Richter hier. Deshalb kann ich mich gut verteidigen. 11. Du kannst selbst sehen, ich bin erst seit 12 Tagen in Jerusalem, um Gott zu ehren. 12. Ich habe im Tempel nicht mit Leuten gestritten. Ich habe auch keine Unruhe gemacht, weder in den Synagogen noch in der Stadt. 13. Sie können nicht beweisen, dass ich etwas Falsches getan habe. 14. Aber ich sage dir, ich glaube an Gott, so wie meine Vorfahren. Ich glaube alles, was im Gesetz und bei den Propheten steht. Sie sagen, das ist eine Sekte. 15. Ich hoffe auf Gott. Ich glaube, dass die Toten auferstehen werden. Die Guten und die Bösen werden auferstehen. 16. Deshalb versuche ich immer, ein gutes Gewissen zu haben. Ich will nichts Falsches vor Gott und den Menschen tun. 17. Nach langer Zeit bin ich gekommen, um meinem Volk Geld zu bringen und Gott Opfer zu geben. 18. Ich war gerade dabei, mich im Tempel zu reinigen. Ich habe keine Unruhe gemacht und keine Menschenmenge angeführt. 19. Einige Juden aus Asien müssten hier sein und mich anklagen, wenn ich etwas Falsches getan hätte. 20. Oder diese Juden hier sollen sagen, was ich Falsches getan habe, als ich vor dem Hohen Rat stand. 21. Ich habe nur gesagt, ich stehe hier vor Gericht, weil ich glaube, dass die Toten auferstehen werden. 22. Felix wusste gut über den Glauben Bescheid. Er sagte, ich werde später entscheiden, wenn der Soldat Lysias kommt. Dann frage ich ihn. 23. Felix sagte zum Hauptmann, Paulus soll im Gefängnis bleiben, aber nicht so streng. Seine Freunde dürfen ihm helfen. 24. Einige Tage später kam Felix mit seiner Frau Drusilla. Sie war Jüdin. Felix ließ Paulus kommen und hörte ihm zu. Paulus sprach über den Glauben an Jesus Christus. 25. Paulus sprach über Gerechtigkeit, gutes Leben und das Gericht, das kommen wird. Felix bekam Angst und sagte, geh jetzt. Wenn ich Zeit habe, lasse ich dich wiederholen. 26. Felix hoffte, dass Paulus ihm Geld geben würde. Deshalb ließ er ihn oft holen und sprach mit ihm. 27. 2 Jahre später wurde Porcius Festus der neue Statthalter. Felix wollte den Juden gefallen. Deshalb ließ er Paulus im Gefängnis,